Utterson hatte jetzt das Ende der kleinen Straße erreicht. Er bog um die Ecke und kam auf einen Square, der von schönen alten Häusern umgeben war. Die meisten derselben hatten etwas von ihrem ehemaligen Glanze eingebüßt. Sie waren in verschiedene Wohnungen eingeteilt. Einzelne Zimmer wurden möbliert, vermietet. Manche wurden als Ateliers, als Büros von Winkeladvokaten oder von Agenten zweifelhafter Unternehmungen und Geschäfte benutzt. Nur eins, das zweite von der Ecke, hatte sein reiches, vornehmes Äußeres bewahrt. Es war augenscheinlich nur von einer Familie bewohnt. Trotz der späten Abendstunde ging Herr Utterson schnell und entschlossen an die schwere Tür und klopfte. Ein ältlicher Diener öffnete. »Ist Dr. Jekyll zu Hause, Poole?« fragte der Advokat. »Ich will gleich sehen, Herr Utterson«, sagte Poole. »Bitte treten Sie näher.« Er führte den Advokaten in die große, schöne Eintrittshalle des Hauses, die, mit kostbaren Teppichen belegt und mit antiken, eichenen Möbeln ausgestattet, bei dem hellen Kohlenfeuer im offenen Kamin einen außerordentlich behaglichen und freundlichen Eindruck machte. »Wollen Sie hier warten?« fragte Poole. »Oder wollen Sie in das Speisezimmer gehen?« »Ich warte lieber hier«, sagte der Advokat. Er ging an das Feuer und lehnte sich an den hohen Kamin. Diese Vorhalle war Jekylls Lieblingsaufenthalt. Auch Utterson pflegte zu sagen, dass es der gemütlichste Ort in ganz London sei. Aber heute Abend, als er beim Feuer stand, fühlte er ein unheimliches, nervöses Zittern durch alle Glieder seines Körpers. Das dämonische Gesicht Hydes kam ihm nicht aus den Augen. Er hörte noch das teuflische Lachen, mit dem der unheimliche Geselle eben hinter der Tür verschwunden war. Zum ersten Male fühlte er etwas wie Lebensüberdruss. Drohend und verzerrt grinste ihm Hydes Antlitz aus den flackernden Flammen des Feuers entgegen. Er schämte sich fast, ein Gefühl der Erleichterung zu empfinden, als Poole zurückkam und ihm meldete, dass sein Herr nicht zu Hause sei. »Ich sah soeben Herrn Hyde in das Hinterhaus gehen«, sagte er. »Er hat einen Schlüssel zu der Tür, die in den alten Seziersaal führt. Ist das in Ordnung, Poole, wenn der Doktor nicht zu Hause ist?« »Ganz in Ordnung, Herr Utterson«, sagte der alte Diener. »Ich weiß, dass Herr Hyde einen Schlüssel hat.« »Ihr Herr scheint großes Vertrauen in diesen Mann zu setzen«, sagte Utterson nachdenklich. »Großes Vertrauen«, sagte Poole. »Wir haben alle Befehl, ihm unbedingt zu gehorchen.« »Ich glaube nicht, dass ich Herrn Hyde je hier im Hause getroffen habe«, fuhr Utterson fort. »Oh nein«, erwiderte Poole, »er erscheint nie, wenn Besuch im Hause ist. Wir sehen übrigens auch wenig von ihm. Er kommt und geht stets durch die Hintertür.« »Gute Nacht, Poole.« »Gute Nacht, Herr Utterson.« Und mit schwerem Herzen trat der Advokat seinen Heimweg an. »Armer Henry Jekyll«, sagte er sich. »Er muss in arger Bedrängnis sein. Er war wild und ausschweifend, als er jung war, aber der allgütige Gott hat das doch längst vergeben. Was kann es nur sein, das ihn an diesen Hyde kettet? Ist es das Gespenst einer alten Sünde? Ist es eine verborgene Schandtat, die ihm wie ein Krebs am Leben frisst? Ist es eine Strafe, die langsam, aber unabwendbar naht, nach Jahren, nachdem die Untat vielleicht schon aus dem Gedächtnis entschwunden?« Dieser Gedanke machte den Advokaten ganz stutzig. Er warf einen Überblick über seine eigene Vergangenheit. Er quälte sich mit der Vorstellung, dass auch in seinem Leben irgendwo noch ein Vergehen, eine unwürdige Handlung verborgen sein könne, deren er sich nicht mehr erinnere. Wenigen möchte es vergönnt sein, mit solcher Ruhe, mit solchem Selbstbewusstsein das Vergangene zu betrachten, wie dem Rechtsanwalt Utterson. Doch in seinem strengen Selbsturteil dachte er an manches, was er lieber nicht getan haben möchte. Er hatte alle Ursache, dem Allmächtigen zu danken, der ihm geholfen hatte, Versuchungen zu widerstehen, die ihn zu verschlingen drohten. Dann kam er wieder auf Jekyll und Hyde. »Dieser Hyde«, sagte er sich, »muss auch Geheimnisse haben. dunkle, böse Taten, neben denen das Schlimmste, was Jekyll getan, wie das Sonnenlicht glänzt. Nein, es darf so nicht länger bleiben. Der bloße Gedanke an diesen Hyde, der sich wie ein Dieb an Henrys Bett schleicht, macht mich schaudern. Und das Schlimmste ist, dass, wenn Hyde nur eine Ahnung von dem Inhalt des Testaments hat, er vielleicht ungeduldig wird. Ich muss und will der Sache auf den Grund kommen. Es koste, was es wolle. Wenn Jekyll mich nur lässt. Ja, sagte er gedankenvoll, wenn Jekyll mich nur lässt. Und die seltsamen Verfügungen des Testaments traten ihm wieder deutlich und bestimmt vor die Seele.